Ja, die tun halt, was sie immer getan haben. Und in dem Fall war wirklich die Unterwanderung der Neonazis durch den Verfassungsschutz dermaßen, diese Verflechtung, dass man wirklich nicht mehr weiß, wer wen unterwandert hat oder ob die Neonazis den Verfassungsschutz unterwandert haben. Al menos 10 asesinatos racistas, 2 atentados con bomba y una serie de 14 atracos cometidos por una banda autodenominada Resistencia Nacional Socialista. Contrabanda FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Guten Morgen aus dem eiskalten Barcelona. 2 Grad über Null, gefühlte 5 Grad minus. Ja, jetzt wird es richtig kalt, nicht nur im kalten Norden in Deutschland, sondern auch hier jenseits oder beziehungsweise diesseits der Pyrenäen. Der Wetterbericht aus Deutschland: An der Ostseeküste frieren die Bodengewässer ein und auf dem Brocken liegen fast 2 Meter Schnee. Während mancher die kalten Tage hinnimmt, wie sie kommen, können sie für Landwirte zum Beispiel ein echtes Problem darstellen. Oder für die vielen Obdachlosen, die sich immer mehr vermehren aufgrund der Depression, der Wirtschaftsdepression, der großen Depression. Für die ist es natürlich auch lebensgefährlich, bei eiskalten Temperaturen auf der Straße zu schlafen. Willkommen im Niemandsland, willkommen bei Contrabanda FM. Wir bringen wieder 2 Stunden Unterhaltung, Informationen und Musik. Besonders Musik. Heute auf dem Programm wieder diverse Genres. Wir beginnen mit einer kuriosen Gruppe: Gitarren-Jazz, die Jazz Pistols. Ferner haben wir heute auf dem Programm in spanischer Sprache eine Reportage über die Neonazi-Morde, die sogenannten fälschlicherweise genannten Dönermorde. Dönermorde wurde unter anderem auch als Unwort des Jahres 2011 gewählt in Deutschland. Dönermorde und Aktuelles und wie gesagt Kultur, Musik und Kino. Niemandsland, Contrabanda FM 91.4. Das Leben schon vergehen. gesagt, viel zu riskant. Ich hab den Vater gut gekannt. Wenn dir jemand sagt, du trinkst zu viel, deine letzte Mark geht drauf beim Spiel. Deine Wunden an. Mach dich glauben, dass er Jesus ist, bis er deine Eingeweide frisst. Adolf y los asesinos neonazis. Diez crímenes sin esclarecer. La gente en Alemania no entiende cómo una banda de terroristas hitlerianos vivió y mató sin ser molestada en 14 años y sospecha de su servicio secreto. Las 5 de la tarde, aún era de día en Kassel, pero nadie vio huir al pistolero que disparó en la cara de Halit Yozgat, un chico de 21 años. Solo uno de los 4 clientes que usaban los ordenadores de la trastienda escuchó un ruido fuerte al que no dio mayor importancia. Así que a Ismael Yozgat le tocó descubrir el cuerpo de su hijo agonizando entre los locutorios del cibercafé familiar. Los testigos que pudo reunir la policía recordaban a otro cliente con gafas, alto, rubio y fornido. Las huellas del ADN permitieron la detención de quien resultó ser un agente de los servicios secretos, identificado como Andreas T., y conocido en su pueblo por el sobrenombre de Pequeño Adolf. lo soltaron por falta de pruebas. Este suceso de 2006 ha vuelto al primer plano de la actualidad en Alemania, al conocerse que aquella efímera detención coincidió con el final de una brutal campaña terrorista. Al menos 10 asesinatos racistas, 2 atentados con bomba y una serie de 14 atracos cometidos por una banda autodenominada Resistencia Nacional Socialista, NSU, Nationalsozialistischer Widerstand en alemán. Lo peor del pasado de Alemania ha vuelto a los titulares. El joven Halit Yozgat, al que dispararon a bocajarro, fue la novena y última víctima de la serie de asesinatos xenófobos cometidos por los nacionalsocialistas, que un año después mataron a un agente de policía. El silencio se hizo sobre estas muertes y sus autores hasta que el pasado 4 de noviembre los neonazis Uwe Bönhardt y Uwe Mundlos fueron hallados muertos en una caravana en llamas. Acababan de atracar un banco. La fiscalía afirma que se suicidaron, pero hay serias dudas. Un par de horas más tarde del hallazgo de los cadáveres, la novia de Mundlos, Beate Zschäpe, voló el piso que los tres compartían en la idílica Zwickau en Sajonia. Ella se entregó a la policía diciendo: «Soy la que buscan». El trío de neonazis llevaba en la clandestinidad desde 1998. Los hallazgos no pararon aquí. En la caravana incendiada se encontró la pistola reglamentaria de una agente de policía asesinada a tiros en 2007. Y entre los escombros del piso volado estaba el arma que mató a los 9 inmigrantes. Nadie se atribuyó en su día estos crímenes. Hasta que hace un par de semanas el partido La Izquierda, Die Linke, recibió un vídeo reivindicativo de la banda, un cínico montaje que combina dibujos animados de la Pantera Rosa con imágenes reales de los 9 asesinatos racistas y de otros 2 atentados con bomba del mismo signo. Son 15 minutos de humor grotesco en los que muestran los cadáveres ensangrentados y se mofan de las víctimas. Lo llaman la gira alemana de NSU. Solo enviaron un par de copias que llegaron a su destino cuando Mundlos y Bönhardt ya habían muerto. Uno de los sobres iba dirigido al partido de izquierda PDS, que no existe desde que se fundó Die Linke en 2007. Otro ejemplar llegó al buzón del diario bávaro Nürnberger Nachrichten en un sobre sin franquear. Alguien lo había llevado personalmente. El balance de la campaña terrorista neonazi comprende 9 hombres muertos, 8 de ascendencia turca y un griego, entre 2000 y 2006. Además de una agente de policía asesinada y decenas de heridos en 2 atentados con bomba. Alemania descubre ahora que el trío de terroristas neonazis han vivido impunemente en la clandestinidad casi 14 años sin que nadie los vinculara con los atentados ni con los 14 atracos que perpetraron. La historia se corona con los 2 extraños suicidios, así como la misteriosa presencia de un agente de los servicios secretos de ideología ultra, el pequeño Adolf, en el escenario del 9º crimen. ¿Quién componía el trío de neonazis? El asistente social Thomas Grund los conoció ya en 1991, cuando tenían entre 15 y 20 años de edad. Grund, que se acerca hoy a los 60 años, sigue dirigiendo un centro juvenil en una de las colonias de torres residenciales típicas de la antigua República Democrática Alemana, RDA. En el cemento de aquellos Plattenbauten, la ideología y la moda neonazi encontraron un enorme eco. Entre muchos jóvenes que acababan de presenciar el cataclismo del régimen comunista en el que nacieron, cundió la idea de que la nueva Alemania era solo un paso intermedio hacia un cuarto Reich. Mientras la dramática reconversión industrial llenaba de parados los territorios de la antigua RDA. En aquel tiempo era fácil que un forastero encontrara actitudes hoscas o abiertamente hostiles en las calles del este de Alemania. Estaban a la orden del día los ataques a extranjeros y a personas cuyo aspecto sugiriera otras diferencias: izquierdistas, mendigos, homosexuales. Aquella agresividad cristalizó en varios ataques xenófobos a gran escala. El de Rostock-Lichtenhagen, en 1992, tomó el cariz de un auténtico pogromo cuando cientos de vecinos se acercaron a jalear a los neonazis que habían incendiado una residencia de refugiados políticos extranjeros. La ultraderecha militante, recuerda Grund, estaba formada por grupos reducidos y bien reconocibles. Chepe, que es la única superviviente del trío en cuestión, era una de las pocas chicas que se juntaba como uno más entre los cabecillas. Los dos chicos paseaban toda la parafernalia de la moda neonazi skin: botas, cazadoras, bomber, cabezas rapadas, todo ello muy en boga en el este de Alemania durante los años posteriores a la caída del muro. Chepe, en cambio, no adoptó el estilo nazi femenino, es decir, pelo corto, flequillo con flecos largos a los lados. Mundlos era el mayor de los tres, el líder del grupo. Bernhard creció en orfanatos, solía ir armado con un cuchillo. Mantenían contactos con notorios neonazis de la región, donde muchos jóvenes les tenían miedo. Las dificultades para encontrar más testimonios de quienes los conocieron en la época sugieren que ese miedo permanece. Hacia 1996, decenas de neonazis de la región se articularon en una organización que llamaron Defensa Patriótica de Turingia, THS, Thüringer Heimatschutz. Mantenían contactos con otras organizaciones ultras y con el partido NPD. Mundlos evolucionó hacia una actitud de falsa mansedumbre para aparentar que era un joven burgués cualquiera, recuerda Grund. El trío estaba metido hasta el cuello en las redes neonazis de Jena, una ciudad de 100.000 habitantes, hasta que pasaron a la clandestinidad en 1998, justo cuando la policía iba a detenerlos como sospechosos de fabricar bombas. Una vez sumergida, la Defensa Patriótica de Turingia se convirtió en la Resistencia Nacional Socialista, bajo cuya marca cometieron al menos 12 atentados y 14 atracos. ¿Qué hacía el pequeño Adolf? Este hombre, del que solo se conoce su nombre propio y la inicial de su apellido, Andreas T., era funcionario de los servicios secretos alemanes, la llamada Oficina Federal para la Protección de la Constitución, Bundesamt für Verfassungsschutz. Cuando lo detuvieron como sospechoso del asesinato de Halit Yismal en 2006, el agente aseguró que estaba por casualidad en el lugar del crimen, viendo pornografía en uno de los ordenadores de la trastienda. Rondaba los 40 años. En el desván de sus padres, la policía encontró símbolos nazis que había grabado en las vigas cuando era un adolescente, al que a todos en su pueblo conocían como Pequeño Adolf. En su residencia de adulto encontraron munición ilegal, pistolas con licencia, manuscritos ultraderechistas de su puño y letra y un ejemplar de Mi lucha, Mein Kampf, la autobiografía de Adolf Hitler, prohibida en Alemania. Así que el pequeño Adolf leía al verdadero Hitler. Decenas de periodistas han sitiado en los días después del hallazgo su casa en Hofgeismar, muy cerca de Kassel, donde trabaja en una oficina del gobierno regional a la que fue relegado en 2007. Judicialmente no se le acusa de nada, aunque fue sometido a varios nuevos interrogatorios después. ¿Por qué tanto secretismo? a la reserva habitual que observan siempre los servicios de información, hay que añadir, en el caso alemán, que el Bundesamt für Verfassungsschutz está dividido en 16 jefaturas diferentes, una por cada estado federal. Andreas T. captaba informantes para el servicio secreto del estado de Hessen. Pagan a sus topos con fondos reservados y los proveen de papeles falsos cuando los necesitan. Las autoridades de Hesse brindaron en los 90 ayuda significativa a la vecina Turingia para organizar su servicio de información tras la caída del muro. Al menos uno de los topos captados y mantenidos por Andreas T. participó en manifestaciones de la defensa patriótica de Turingia, la red neonazi de donde salieron los terroristas. Un tipo estrafalario y derechista, Helmut Röver, dirigió los servicios secretos de Turingia entre 1994 y 2000. Este caballero, encausado por corrupción, invirtió cientos de miles de euros en pagar a informantes de organizaciones radicales. Notorios neonazis como Thomas Dienel o Wolfgang Frenz, después funcionarios del partido ultra-NPD, han presumido de que muchos informantes destinaban parte de su paga al mantenimiento o ampliación de estructuras de ultraderecha. A cambio, ofrecían a los servicios secretos confesiones inventadas o resúmenes de informaciones ya publicadas por la prensa. Fue bajo el mandato de Röver, cuando desapareció del mapa el trío neonazi que integró la banda NSU. El servicio secreto los vigilaba, pero no evitó que huyeran justo a tiempo. El trío pasó casi 14 años en la clandestinidad con unos documentos personales bien falsificados. El presidente del sindicato de la policía GDP, Gewerkschaft der Polizei, Bernhard Witthaut, cree que esos documentos eran papeles falsos legales, es decir, de los que se usan para proteger a testigos y a informantes. Al comisario Witthaut le molesta en particular que Röver acuse ahora a la policía del monumental error que supuso la huida del trío. Entre los policías alemanes, dice, crece la consternación por las posibles implicaciones del asesinato de una colega de servicio, en referencia a Michelle Kiesewetter, décima víctima de NSU, que fue tiroteada junto a su compañero de patrulla en 2007. Entre los cascotes del piso volado en Zwickau estaba el arma utilizada en ese crimen y las esposas de ambos agentes. El comisario Witthaut explica que un policía de a pie tiene que preguntarse cómo ha sido posible que huyeran y que se escondieran por tanto tiempo. Aquella huida convirtió al trío en ídolos de los ultras de Turingia, donde incluso les dedicaron canciones de rock radical. Se decía que estaban en Suecia, en Sudáfrica o en Holanda y que mantenían contacto con este o aquel neonazi. Los rumores fueron puestos en circulación por antiguos camaradas de la defensa patriótica de Turingia, como Tino Brandt, un nazi muy conocido, que también estaba en la nómina oculta de los servicios secretos. Mientras los terroristas seguían impunemente con su serie de asesinatos a personas de ascendencia extranjera, casi todos pequeños propietarios. Como Enver Simsek, que atendía un puesto de flores en Nürnberg, Baviera, cuando fue tiroteado con dos pistolas diferentes hace ahora 11 años. En los 6 años siguientes también murieron a manos de los terroristas un sastre, 2 fruteros, un vendedor de kebab, un hostelero, un cerrajero, un kiosquero y por último el joven Halit en Kassel. Todos menos uno, que era griego, tenían ascendencia turca. Pero la policía descartó desde el principio la posibilidad de un móvil ideológico de la desconcertante serie de crímenes y la atribuyó a oscuras mafias extranjeras. La guinda racista la puso quien bautizó la campaña terrorista como los asesinatos del kebab, kebab morde. A principios de noviembre fue detenido otro militante neonazi llamado Holger G., el cuarto sospechoso de colaboración con la banda. Alquiló vehículos para ellos y les prestó papeles. Todo apunta a que el trío contó con una amplia red de cómplices o ayudantes. El propio Holger G. era un viejo conocido de las autoridades de Baja Sajonia, cuyos servicios secretos lo vigilaron por su supuesta complicidad con el trío desaparecido. Pero él siguió ayudándoles sin que nadie se lo impidiera. La sangre fría de los asesinatos casa muy bien con la ideología nazi, que deshumaniza al contrario. Desde este punto de vista, no sorprende que nadie reivindicara los atentados en su día. Se trata de exterminar al adversario, como hacía la SS de Hitler en los campos de concentración. Pero, si se acepta esa explicación, no se entiende para qué hicieron el vídeo de la Pantera Rosa. Hay que alinear ese interrogante en una larga fila. ¿De qué vivió el trío durante 14 años? ¿De dónde sacó las armas? ¿Cómo supieron que los iban a detener en 1998? ¿Se suicidaron realmente dos de ellos? ¿Qué papel jugaron los servicios secretos y el pequeño Adolf? Los servicios secretos alemanes, tanto los internos, Bundesamt für Verfassungsschutz, como los externos, Bundesnachrichtendienst, tienen una larga tradición de ceguera del ojo derecho. En la posguerra alimentaron sus filas con antiguos nazis. Caído el muro y sin perder del todo sus obsesiones por la izquierda, los investigadores reemplazaron el viejo enemigo comunista por la flamante amenaza islamista. La ultraderecha se ha cobrado muchas más vidas en Alemania que cualquier otro tipo de terrorismo. La Fundación Antirracista Amadeo Antonio cuenta 182 víctimas mortales de agresiones de ultraderecha desde la unificación de Alemania en 1990. La canciller Angela Merkel prometió en diciembre del año pasado el esclarecimiento inmediato y completo de los 10 últimos asesinatos. El comisario Wittaut también espera que se logre, pero añade al teléfono un resignado. A lo mejor. El texto es del señor Juan Gómez. Das war gerade unsere kleine Reportage in spanischer Sprache über die berüchtigten Neonazi-Morde, die ungestraft 14 Jahre lang über die Bühne gehen konnten, vor den Augen des Verfassungsschutzes. Ein Skandal, wie es ihn bis dahin so noch nicht gegeben hat. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Was ist deine Meinung zu dieser ganzen Geschichte? Geheimdienst, Sumpf, Neonazis, Verfassungsschutz, bezahlte Informanten, die das Geld dann benutzen, um ihre Strukturen aufzubauen? Ja, die tun halt, was sie immer getan haben. Und in dem Fall war wirklich die Unterwanderung der Neonazis durch den Verfassungsschutz dermaßen diese Verflechtung, dass man wirklich nicht mehr weiß, wer wen unterwandert hat oder ob die Neonazis den Verfassungsschutz unterwandert haben. Aber gut, das Tröstliche dabei ist, dass vielleicht in Spanien gibt es ja im Moment wenigstens nicht so vergleichbare Gruppe oder Gruppen wie in Deutschland. Jedenfalls treten sie nicht in Erscheinung. Und die eigentliche Gefahr ist da, dass die Faschisten halt in der Regierung sitzen jetzt oder die früheren Franco-Anhänger und deren Nachfolger diese Ideologie ja jetzt schon, wo sie kaum gerade neu an der Regierung sind, überall das versuchen durchzusetzen auf allen Ebenen. Ne? Aber natürlich, wenn es Widerstand geben sollte massenhaft, dann werden sie wahrscheinlich keine nicht zögern, wieder zurückzugreifen auf die authentischen Faschisten, die Militanten. Erinnerst du dich noch an den Chef der Wehrsportgruppe Hoffmann, den Herrn Hoffmann, der ist heute in Amt und Würden ergraut, ein Terrorist, ein faschistischer Terrorist, wie er im Buche steht, der hält Vorträge vor ausgewählten Kameraden, wie er das selber nennt, und das Land Sachsen hat diesen Herrn die Renovierungskosten eines alten Schlosses spendiert. Das Land Sachsen hat also einer Neonazi-Gruppe die Renovierungskosten für ein Schloss spendiert. Natürlich alles unter dem Deckmantel des Wiederaufbaus historischer Bauwerke und solche Geschichten. Politische Bildung wahrscheinlich. Ja, so sieht's aus in Sachsen, beziehungsweise im damaligen Osten. Man kann sogar vermuten, dass Neonazis da als Aufbauhelfer, dass der Verfassungsschutz, als Missionare und rechtsextreme Aufbauhelfer hingeschickt wurden, um dort rechtsradikale Strukturen zu schaffen, zu fördern und zu festigen, um dann eben mögliche Widerstände gegen die Übernahme direkt auch mit Gewalt, Straßengewalt und diesen Nazi-Schocktruppen zu verhindern. Es gab ja damals auch sehr viele junge Leute, die protestiert haben, da wurden Häuser besetzt. Und diesen jungen Leuten Angst zu machen und ein Klima des Terrors zu erzeugen, dafür sind Neonazis immer gut. Und dieser Rechtsterrorismus ist dafür eigentlich gedacht. Und das hat wohl funktioniert in Deutschland. Und dass die ganze Geschichte rausgekommen ist, hat vielleicht auch mit anderen Dingen etwas zu tun. Ich glaube, es ist nie ein Zufall, wenn so etwas rauskommt. Das sind immer irgendwelche anderen Geheimdienstgruppen, die ein Interesse haben, dass zu einem bestimmten Moment etwas rauskommt. Auf der anderen Seite sind die auch dumm, dreist und doof genug, dass sie, sagen wir mal, ihre Enttarnung auch ständig provozieren. Es gibt da Dinge zum Beispiel, die kann man kaum glauben. Im Spiegel von dieser Woche steht ein kurzer Artikel über Rechtsterrorismus und über die Vernehmung ohne Folgen der Nazi-Braut, die müsste man eigentlich jedem Satiremagazin zur Verfügung stellen, um zu zeigen, wie ineffizient die Polizei eigentlich ist, wenn es darum geht, Rechte zu verfolgen. Wir wissen ja, wie paranoid und übertrieben die reagieren, wenn man bei einem Linken irgendetwas findet. Ein Benzinkanister in der Wohnung eines Linken ist schon eine terroristische Vereinigung. Die Terrorwelle des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, hätte womöglich bereits im Januar 2007 auffliegen können. Sächsische Polizisten stießen damals zufällig auf das Versteck der Rechtsterroristin, die zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Morde verübt haben sollen, der Rechtsterroristen, aber die Beamten ahnten nicht, wen sie vor sich hatten. So. Aber Achtung, in dem Apartment über der konspirativen Wohnung in der Zwickauer Polenzstraße, wo das Nazi-Trio wohnte, war es zu einem mutwillig verursachten Wasserschaden gekommen. Mutwillig verursacht heißt, die waren vielleicht besoffen und haben sich da gegenseitig die Möbel kaputt getreten, wer weiß. In der ebenfalls beschädigten Erdgeschosswohnung, so erzählen die Hausbewohner der Polizei, wohne eine Lisa D. gemeinsam mit 2 Männern. Eine Person mit diesem Namen war unter der Adresse allerdings nicht gemeldet. Als die Polizei an der Wohnungstür klingelte, öffnete eine Frau, die zur Beschreibung der Nachbarn passte. Den Polizisten sagte sie jedoch, sie sei nicht Lisa D. Lediglich ihr Spitzname sei Lisa. In Wahrheit heiße sie Susanne E. und versorge hier nur die Katzen. Die Katzen eines Bekannten. Die Polizei wolle sich den Wasserschaden ansehen, aber die Frau ließ die Polizei nicht rein. Und das war's. Die Polizei geht und auf Wiedersehen. Neonazis gerettet. Gut, sie wurde nochmal vorgeladen, ging auch hin, aber hat sich dann verheddert und verhaspelt und hat widersprüchliche Angaben gemacht, aber niemand schöpfte Verdacht. So ist das. In Deutschland. Was mir auch auffällt, ist, ich weiß nicht, ob du da einen Zusammenhang siehst, dass diese ganze Nazi-Mordserie zur Zeit der Regierung Schröder-Fischer sich entwickelt und abgespielt hat. Ich glaube, 98 kam Fischer an die Regierung mit Schröder und 2006 waren sie weg. 2006 oder 2008? 2006. Weiß auch nicht mehr. Das heißt, auch vielleicht auch kein Zufall, dass so etwas in einer linksgrünen, in einer rot-grünen Koalition passierte. Das heißt, die Geheimdienste hat eine Regierung, die zumindest sozialdemokratisch ist, überhaupt nicht unter Kontrolle. Es gibt ja einen Ausschuss, es gibt ja im Bundestag einen Geheimdienstausschuss, der tagt sogar hinter verschlossenen Türen. Aber diesem Ausschuss müssen die Geheimdienste bzw. Verfassungsschutz regelmäßig Bericht abliefern über alle Aktivitäten. Wie erklärt man sich das? Ist das denen egal? Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass dort SPD-Regierung war und in anderen Fällen CDU-Regierung. Also ich glaube, die geben sich nicht viel. Ja, das sowieso. Nee, aber die rechtsradikalen Organisationen oder sagen wir Nazis, die im Verfassungsschutz drin sind, die machen das sowieso, was sie machen müssen und für richtig halten. Und ich glaube, mehr oder weniger unabhängig von der jeweiligen Regierung, die es gerade gibt. Denke ich mal. Ja, das ist wohl anzunehmen. Was auch auffällig ist, ist eine Spur, die junge Welt aufgedeckt hat diese Woche. Es geht um die sogenannte Braune Internationale. Bei den Ermittlungen um die Neonazi-Mordserie häufen sich Hinweise auf das Netzwerk Blood and Honor. Nach über 3 Jahren im Untergrund soll sich die Spur endgültig verloren haben. Der Verfassungsschutz will ab Ende 2001 keine Hinweise mehr auf den Verbleib der 1998 abgetauchten Neonazis Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe gehabt haben. Allerdings scheint die Behörde gewusst zu haben, dass ihre Flucht ins Ausland am Veto von Zschäpe scheiterte. Für die später als Zwickauer Terror-Trio bekannt gewordenen Rechtsextremisten habe es nach Aussage eines V-Mannes im April 2001 Unterbringungsmöglichkeiten in Südafrika gegeben. Das berichtet am vorvergangenen Montag die Tageszeitung und auch die Welt unter Berufung auf ein Geheimpapier des Verfassungsschutzes. Das 24 Seiten umfassende Dokument liege der Redaktion vor. Seine Einstufung als streng geheim ende erst im Ablauf des Jahres, Achtung, Werner, festhalten jetzt am Schreibtisch hier im Niemandsland, im Jahr 2041. Da darf man sich dieses Dokument dann näher angucken. In dem Papier hätten die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern ihr früheres Wissen zusammengetragen, nachdem die Terrorzelle im November 2011 aufgeflogen war. Nach dem mutmaßlichen Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos hätte Zschäpe die gemeinsame Wohnung in Brand gesetzt und sich den Behörden gestellt. Im April 2001 sollen die beiden Männer mit dem Reiseziel Südafrika einverstanden gewesen sein. Zschäpe habe dagegen in Deutschland bleiben wollen und für den Fall, dass Mundlos und Böhnhardt sich absetzen würden, schon damals angekündigt, sich der Polizei zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Trio nach bisherigem Ermittlungsstand bereits einen Menschen ermordet. Am 9. September 2000 war der Blumenhändler Enver Simsek an einem mobilen Verkaufsstand in Nürnberg erschossen worden. Im Sommer 2001 wurden mit derselben Tatwaffe einer Cesca 83 3 weitere aus der Türkei stammende Männer in Nürnberg, Hamburg und München erschossen. Erst 2001 sollen die mutmaßlichen Täter endgültig vom Radar des Verfassungsschutzes verschwunden sein. 5 weitere rassistische Morde mit derselben Tatwaffe und der Mord an einer Polizistin werden ihnen bisher zugeordnet. Was allerdings interessant ist, in Südafrika wiederum hat der rechtsextreme Publizist und ehemalige Bundeswehrleutnant Klaus Nordbruch, den es 1986 während des Apartheidsregimes dorthin zog, Da lebt dieser Mann und im September 1999 soll er als Referent bei Neonazis in Jena zu Gast gewesen sein. Dem Magazin Blood and Honor gab er im Jahr 2000 ein Interview. Auf die Frage, welche Waffe er bevorzuge, um als weißer Farmer sein Hab und Gut zu verteidigen, zählte er direkt ein ganzes Arsenal auf. Zur Verteidigung und zum Nahkampf empfehle ich eine 12er Repetierschrotflinte, den Colt Python 357 Magnum, die Heckler & Koch MP5. Für die Jagd habe er sich einen halbautomatischen Karabiner 308 oder 30.06 bewährt. Und wenn es ganz massiv kommt, ist das Sturmgewehr R5 überaus nützlich. Nordbruch soll auch mit dem V-Mann Tino Brandt persönlich bekannt gewesen sein. Dieser V-Mann leitete damals den rechtsextremen Thüringer Heimatschutz, als Mundlos, Bönert und Schäpe sich dort radikalisierten. All dies also nährt Spekulationen über ein Waffentraining auf Nordbruchs Ranch in Südafrika. Allerdings hätte das Trio dazu vielleicht gar nicht so weit reisen müssen. Mit der Braunen Internationale befasste sich im April 2001 auch eine kleine Anfrage der PDS-Fraktion im Bundestag. Ausgerechnet die. Die werden ja selber vom Verfassungsschutz rund um die Uhr bewacht. Laut Antwort der damaligen Bundesregierung pflegten deutsche Neonazis zu dieser Zeit Kontakt in 21 Länder Europas. Die NPD soll damals ein Kooperationsabkommen mit der ukrainischen Rechtsaußenpartei UNA geschlossen haben, das auch Jugendausbildungslager in den Karpaten beinhaltete. Ja, ein schöner Sumpf, der da zutage tritt. Wenn man da nur ein bisschen gräbt und bohrt, hat man wirklich einen braunen Sumpf am Wickel, der sich, wie es so schön heißt, gewaschen hat. Niemandsland, 91.4 FM, Kontrabanda. Letzten Samstag gab es hier in der Stadt eine Demo. Eine Demo, wo meines Erachtens so an die 20.000, 25.000 Leute beteiligt waren, ungefähr. Ich weiß nicht, wie viele Leute du gezählt hast und was deine Zählkriterien sind, Werner, aber... Bueno, ich hatte geschätzt etwas über 20, aber gut, dann am nächsten Tag stand... Übrigens hat dann, glaube ich, die Polizei selber gesagt 20.000, was mich dann wiederum gewundert hat. Aber vielleicht habe ich mich einfach verschätzt. Die Veranstalter haben 150.000 gezählt. Ja, man konnte die schwer überschätzen, weil die Demo war sehr langgezogen, sehr auseinandergerissen. Jedenfalls ging es um einen massiven Protest gegen die Kürzungen, gegen diesen Kürzungsmarathon, den die Kürzungsfanatiker aus der hohen Einkommensklasse und der Politikerkaste und Hedgefonds, Finanzkreise dem Volk aufbürden. Gegen diese Kürzungen wurde protestiert, demonstriert mit Parolen wie Banken ins Gefängnis, Banker auf die Anklagebank, Parolen wie wir zahlen nicht für eure Krise, eben das Übliche. Und ich habe hier ein paar sonore Eindrücke. Moment, die geht mal gerade ein. Da war eine Gruppe junger Leute, die waren sehr jung, die waren vielleicht 16, 17, 18 und die riefen im Chor Vamos de culo con este gobierno. Mit dieser Regierung sind wir am Arsch, so ungefähr könnte man das übersetzen. Und die haben natürlich recht. Die Regierung, die jetzt hier dran ist, das ist eine neofrankistische Regierung, die im Moment versucht, die Geschichte weit, weit, weit in die Vergangenheit zurückzuschrauben auf allen Ebenen. Finanziell sowieso, aber auch was Menschenrechte betrifft, was überhaupt den Justizapparat betrifft, überall geht es nach hinten. Abtreibungsgesetze, alles wird in die Vergangenheit zurückgedreht. Das ist Spanien 2012. Vamos de culo con este gobierno. Die Frage, die dann auftaucht, ist, was nützen solche Demonstrationen, wenn man bedenkt, dass... Un buen ambiente no se puede negar a esta manifestación. Estamos acercándonos al puerto, al gobierno civil, supongo, y ahí va a terminar la manifestación. Ja, vamos de culo. Was bringen solche Demonstrationen eigentlich? Haben die überhaupt einen Sinn, außer dass die Menschen, die sich da treffen, sich selber sehen und auch Mut machen können, aber einen politischen Effekt als, sagen wir mal, Druckeffekt auf die Regierenden, Herrschenden, hat das wohl nicht, oder? Oma, also da wären dann 20 oder auch 50.000 einfach zu wenig dafür, dass die Regierung sich da gezwungen fühlt, ein bisschen Rücksicht zu nehmen darauf, was diese Leute fordern. Auf der anderen Seite, wenn, sagen wir, auf 50.000 nicht einmal in ein paar Monaten, sondern jeden Tag demonstrieren würden, dann würde wahrscheinlich die Regierung schon anders reagieren. Genauso etwas Ähnliches spielt sich ab mit dem Generalstreik, von dem man ja jetzt redet, dass wieder einer kommen soll, ja, vielleicht März oder zu Ostern oder so, um diese Zeit rum. Warum? Wegen dieser neuerlichen Arbeitsmarktreform, die die Regierung jetzt nochmal verschärft durchziehen will. Und unser Freund Mariano Rajoy war ja jetzt vor kurzem wieder beim EU-Gipfel, wurde da so aufgenommen von seinen Kollegen und Kolleginnen von anderen Ländern. Die Merkel fasst ihn dann sogar am Arm und da hat er dann unheimlich zufrieden gegrinst. Ja, also er beginnt jetzt sich so ein bisschen als Staatsmann zu fühlen, dass er das ist. Das hat er wohl seither selber nicht richtig geglaubt, aber jetzt wurde einfach so wie jeder andere auch da aufgenommen und das hat ihm sehr gefallen. Also jedenfalls hat er bei der Gelegenheit in der Pressekonferenz gesagt, wir werden das Richtige tun, wir werden das tun, was wir tun müssen, also weiter kürzen und diese Arbeitsmarktreform durchziehen und er weiß, dass ihn das einen Generalstreik kosten wird. Ja. Und er hat also selber einen Generalstreik angekündigt. ja, genau, das glaube ich auch. Ne. Ich bin überzeugt davon, dass das abgesprochen ist mit den Gewerkschaften. Ne. Also was da jetzt passiert ist halt, dass weiter die Rechte der Arbeitnehmer beschnitten werden, die Kündigungen erleichtern, mehr Flexibilität generell, geringere Abfindungen, wenn die Leute auf die Straße fliegen und solche Sachen. Und dann bei diesen Kontakten zwischen Gewerkschaften und Regierung haben die Gewerkschaften dann gesagt, ja, sie werden schon verstehen, dass wir da das nicht einfach so hinnehmen werden. Da müssen wir schon was tun, Streik, einen Generalstreik machen. Und dann hat die Regierung gesagt, ja, das verstehen wir, macht ruhig euren Generalstreik. Und dann haben wir es über die Bühne gebracht. Könnt ihr das Gesicht wahren und dann geht's weiter. Ne? Also sowas steckt die Regierung immer ein, ne? Genauso wie eben diese Demonstration. Jetzt, wenn es öfter Generalstreik gibt oder mal ein Generalstreik indefinido, also so lange, bis die Regierung in die Knie geht oder wenn eben größere Demonstrationen und jeden Tag stattfinden würden oder einmal die Woche, dann würde die Sache anders aussehen. Und da, dass es dahin geht, da müssen wir halt alle dran ziehen, sonst machen sie uns ein. Ausgeraubt. Fehlfarben. Was wurde nicht alles zugesagt? Zahlt man brav seine Steuer? Manchmal hat einer nachgefragt. Es erschien nicht jedem ganz geheuer. Optimieren, sanieren, wenn die Kurse wieder explodieren. Optimieren, sanieren, endlich wieder fremd riskieren. Ausgesaugt, aufgebraucht, ausgesaugt und ausgelaugt, aufgeraucht. Plötzlich ein harter Schlag, von heute auf morgen gefeuert. Wie Fernsehschmidt so treffend sagt, arm zu sein ist ganz schön teuer. Optimieren, sanieren, wenn die Kurse wieder explodieren. Man trifft sich am Tresen fast jeden Tag. Ach, da ist ja schon wieder ein neuer. Der hat gestern noch Fördergelder gejagt. Morgen wird er jeden Schluck bereuen. Optimieren, rationalisieren, damit die Kurse wieder explodieren. Optimieren, rationalisieren. Zu sein ist ganz schön teuer heute. Ne? Kann sich nicht jeder leisten, arm zu sein. Es kommt einem teuer zu stehen. Von wann ist denn das Lied? Das ist ein Album, das hat Fehlfarben ganz neu produziert. Das ist von 2008 oder 2009. Glücksmaschinen heißt das. Das zu ist also Beginn der Krise. Neu. Ja, ja, die Krise ist schon im Gange, obwohl man sagen muss, dass Fehlfarben eigentlich immer durchgehend weg sowohl seinen musikalischen als auch seinen inhaltlichen Stil gepflegt und beibehalten hat. Vielleicht sind sie sogar noch ein bisschen politischer geworden. Fehlfarben ist ja auf die Bühne getreten, damals zu Beginn der 80er, Ende der 70er, Düsseldorf, dann Berlin. Die Hausbesetzerhymne von Fehlfarben ist ja immer noch bekannt. Es geht voran. Spitzeln fahren auf Inseln. Verbrechen macht frei, es geht voran. Senatskrise, Hausbesetzungen, auf jeder Demo gespielt damals, Fehlfarben. Auch kritisiert wegen der Doppel- und Drei- und Vierdeutigkeit ihrer Texte, aber immerhin, sie haben immer klarere Aussagen gebracht im Laufe der Zeit und ich würde sogar sagen, sehr, sehr klar Stellung bezogen In manchen Liedern heißt es dann, wir haben schon immer gesagt, Privatisierung ist verkehrt und solche Sachen. Die sagen also sehr klar und sehr einfach, worum es geht und was sie denken. Ein sehr beeindruckendes Lied dieser Gruppe ist auch das Lied Respekt. Da geht es um die sogenannten Ehrenmorde und um den Begriff der Ehre. Ein Thema, das zeigt, wie brutal, machistisch, frauenfeindlich viele, viele Menschen auf dieser Welt regieren. Männer vor allen Dingen. Das sind ja keine Frauen, das sind ja Männer. Das Lied heißt Respekt von der Gruppe Fehlfarben und es handelt eben genau von diesen Ehrenmorden, beziehungsweise überhaupt dem Begriff der Ehre. Was ist Ehre, wenn jemand was von deiner Schwester will, guck die schief an, dann ist die Ehre der Familie schon in Gefahr. Wenn die Schwester dann noch etwas anfängt mit einem fremden Mann, der fremdartig oder fremdrassig ist, dann hat sie Schande über die Familie gebracht und notfalls muss man sie dann beiseite schaffen, um die Ehre der Familie wiederherzustellen. Denn die Ehre kann man nur mit Blut abwaschen. Übrigens, das Album ist von 2010. Ich habe es gerade. Das Faktum. Auf Spanisch würde man sagen, El Dato, das Faktum habe ich gerade ausgegraben. Ja, Fehlfarben, eine der ersten deutschsprachigen sogenannten New Wave oder Punk Bands. Sie wechselten später ins Indie-Fach. Sänger Peter Hein und Keyboarder Frank Fenstermacher haben der Gruppe den unverwechselbaren Stil aufgedrückt. Glücksmaschinen, das letzte Album dieser Gruppe. Übrigens nur 8 Lieder auf diesem Album. In einem Interview wird er gefragt, euer neues Album ist mit nur 8 Liedern ziemlich kurz ausgefallen. Wie ist es dazu gekommen? Hein, weil Schallplatten früher auch nicht länger waren. Unsere ist jetzt nur ein bisschen länger als eine LP der Ramones. Naja, früher diese alten Vinylplatten, die hatten auf jeder Seite so 17, 18 Minuten, ne? Mal 20, mal 22, das waren dann 40 Minuten. Das waren auch nicht mehr als 8 Lieder, richtig. Heute erwartet jeder, dass ein CD-Album mindestens eine Stunde oder 50 Minuten hat. Na, gut. Kürzungen in allen Bereichen selbst. Ja. Ακούτε την ουδέτερη ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandland. Es ist Samstag, der 4. Februar 2012. Willkommen zu unserem vermischten Nachrichten- und Katastrophenblog. Berlin, 15,1% aller Kinder unter 15 Jahren in Deutschland leben von Hartz IV. Hartz IV, das ist eine Art herabgekürzte und runtergestufte Sozialhilfe. Das sind nur noch 1,5 Prozentpunkte weniger als noch vor 5 Jahren. Damals wie heute lebt etwa jedes 6. Kind am Rand des Existenzminimums. Vergangene Woche jedoch freute sich Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen von der CDU über Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, nach denen im Jahr 2011 rund 257.000 Kinder weniger von Sozialleistungen lebten als noch 2006, ein Rückgang um 13,5%. Von der Leyen sprach triumphierend von sinkender Kinderarmut und der Ernte dessen, was wir in den letzten Jahren an Kraftanstrengungen unternommen haben. Die Statistik trügt allerdings, denn seit 2006 ist auch die Gesamtzahl der unter 15-Jährigen um 750.000 gesunken. Wenn es insgesamt weniger Kinder gibt, ist es kein Wunder, dass in absoluten Zahlen auch weniger Kinder auf Hartz IV angewiesen bzw. arm sind. Der Rückgang ist in großen Teilen also ein demografischer Effekt und nicht auf die Wohltätigkeitspolitik dieser Dame zurückzuführen. Dann steht mal wieder Griechenland-Rettung auf dem Programm. Es ist schon eine Lachnummer fast. Europas Politiker kämpfen weiter gegen die Wirklichkeit. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Alle wissen, dass Griechenland seinen gigantischen Schuldenberg von über 350 Milliarden Euro nicht zurückzahlen kann. Doch anstatt die Finanzlast wirksam zu vermindern, wollen Europas Politiker der Athener Regierung neue Kredite gewähren und weiter Schulden mit Schulden bekämpfen. Wenn das Land in der Eurozone bleiben will, sollten wir es dabei unterstützen. Das sagt zum Beispiel der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann. Die Retter geben Durchhalteparolen aus, doch in Europa wächst der Widerstand. In Athen wehren sich Parteien und Bürger dagegen, das Schrumpfen ihrer Wirtschaft durch neue Sparprogramme in einen Absturz zu verwandeln. Und im Hauptgeberland Deutschland halten es führende Koalitionspartner für ausgeschlossen, für weitere Griechenlandhilfen im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. An unserer Einstellung hat sich nichts geändert, das sagt zum Beispiel der CSU-Chef Horst Seehofer. Für Reformstillstand gibt es kein Geld. Kein Zweifel, die Griechenland-Rettung dreht sich im Kreis, Fortschritte sind nicht zu verzeichnen. Es geht um die Frage, was die Griechen selber tun, um aus ihrer Krise rauszukommen. Da entsteht folgendes Bild. Etwa 60 Milliarden Euro schulden griechische Bürger ihrem Staat. 165.000 Steuerverfahren liegen bei den Griechen. Bis zu 8 Jahre kann solch ein Verfahren dauern, oft währt es noch länger. Seit Ausbruch der Krise, seit die internationalen Kreditgeber in Athen mitregieren, wird die politische Klasse Griechenlands an ihren Versuchen gemessen, dem Diebstahl am Gemeinwesen Herr zu werden. Erfolge sind bislang kaum zu verzeichnen. Vor vergangener Woche veröffentlichte das Finanzministerium in Griechenland eine Liste der Schande von 4.152 Steuersündern mit Namen und Steuernummern. Es war bereits die dritte. Auf fast 15 Milliarden Euro summieren sich allein die Schulden der dort genannten samt Bußgeld. Höchstens 1 Milliarde Euro davon werde den Weg in die Staatskassen finden, das sagen Experten. Viele der Genannten haben längst Insolvenz angemeldet, sitzen im Gefängnis oder sind gestorben. Aber die Party ist nun vorbei. Das sagt Chefkoordinator Leckers. Es sind hohle Worte, gemessen an den Zahlen. 4,5 Milliarden Euro wollten die Fahnder im vorigen Jahr eintreiben. Gerade mal 2 Milliarden sind es geworden. Dabei mangelt es nicht an Vorschriften. Seit Oktober 2009 wurden allein 10 Steuergesetze vom Parlament verabschiedet. Es scheitert wie so oft an der Umsetzung. Eine Meldung für alle Rockfans bzw. Deutschrockfans. In Gronau hat die deutsche Provinz Abschied von den Scorpions genommen. Die Scorpions, diese international am erfolgreichsten agierende deutsche Rockband. Hierzu schreibt der Spiegel in einem leicht bissigen Kommentar zu deutschen Künstlern im Ausland. Es ist ein seltsames deutsches Musikphänomen, eine umgekehrte Wahrnehmung. Viele deutsche Bands, die im Ausland als groß gelten, werden im Inland eher belächelt. Beispiel Scooter, Rammstein, Modern Talking, Tokyo Hotel, die Scorpions und James Last. Entweder irrt sich das Ausland oder wir irren uns. Dann ganz groß auf der Titelseite des Spiegels sieht man die Knautschgesichter von zwei Herren, die reichsten Männer der Republik oder mit die reichsten, die über das meiste Geld verfügen. Der Chef der Deutschen Bank, Josef Joe Ackermann, und sein Nachfolger, ein verkniffenes Bürschleingesicht, Anshu Jain, so heißt der Mann. Und darüber steht die Zocker AG, die dubiosen Geschäfte der Deutschen Bank. Für die Deutsche Bank wird es eng, nicht etwa auf Druck der betrogenen Kleinsparer und Anleger, alle diese Leute, die sie seit Jahren über den Tisch ziehen, nicht etwa auf Druck der Hausbesitzer, die durch die Deutsche Bank ihre Häuschen verloren haben, nein. Der amerikanische Senat selber setzt jetzt die Deutsche Bank unter Druck. Dieser amerikanische Senat veröffentlichte im April seinen Untersuchungsbericht zu den Ursachen der Finanzkrise und stellte dabei nur zwei Investmentbanken als besonders üble Beispiele heraus. Nur zwei. Goldman Sachs und die Deutsche Bank. Der Vorwurf der Senatoren, die von den beiden Banken vertriebenen Finanzprodukte und ihre Geschäftspraktiken hätten, Zitat, eine Schlüsselrolle in der Finanzkrise gespielt. Haha. Im Mai verklagte die amerikanische Regierung die Deutsche Bank. Sie soll sich staatliche Zuschüsse in Millionenhöhe für Geschäfte mit US-Immobilien erschlichen haben. Die Frankfurter hätten sich bereichert, während amerikanische Hausbesitzer auf der Straße landeten und die US-Regierung auf hunderten Millionen Dollar Kosten sitzen blieb. So heißt es in der Klageschrift unter der Überschrift United States of America against Deutsche Bank. Die Deutsche Bank wird nicht davonkommen mit Lügen und Rücksichtslosigkeit. Das droht der New Yorker Staatsanwalt. Naja, die können's. Wenn da eine Demo ist von 100.000 Leuten gegen die Betrügereien der Bank, dann passiert nichts. Aber wenn ein New Yorker Staatsanwalt im Auftrag der Herrschaften, der Hedgefonds selber, denn Achtung, die sich betrogen fühlen, sind natürlich Hedgefonds. Selbst ehemalige enge Geschäftspartner gehen auf Konfrontationskurs. Im Oktober wurde eine Klage mit erheblicher Sprengkraft beim New Yorker Bezirksgericht eingereicht. Haha, ein New Yorker Bezirksgericht hat also Verfügungsmacht über die Deutsche Bank in Frankfurt. Bislang unbemerkt von der Öffentlichkeit wegen der scheinbar dubiosen Kläger. Insgesamt, Achtung, 11 Fondsgesellschaften namens Lorelei Financing, das ist schon an sich eine Lachnummer, dieser Name, Lorelei Financing, registriert auf der Kanalinsel Jersey, haha, werfen in einer 80-seitigen Klageschrift der Deutschen Bank Betrug in zahlreichen Fällen vor und fordern mindestens 439 Millionen Dollar Schadensersatz. Das heißt, die betrogenen Betrüger, die Gangster, wollen andere, größere Gangster nun vor die Gerichte zerren. Das kommt einem bekannt vor. Deutsche Bank 2012. Ein anderes Thema, das die Öffentlichkeit beschäftigt, ist hier auch eine neue Arbeitsmarktreform in Deutschland, eine neue Sklavenmarktreform. Es geht um ein noch schärferes neues Arbeitsrechtsmodell, die sogenannten Werkverträge, die eine neue Runde im brutalen Lohndumping auslösen werden. Quer durch die deutsche Wirtschaft geht diese wachsende Zahl von Werksverträgen. Nach dem Missbrauch der Leiharbeit suchen viele Arbeitgeber das nächste gesetzliche Schlupfloch, um weiter Lohndumping betreiben zu können. Das waren zum Beispiel DGB-Chef Michael Sommer. Wie viele Arbeitnehmer in Deutschland davon betroffen sind, weiß niemand. Konkrete Zahlen gibt es nicht. Denn während die Firmen bei Zeitarbeitsverträgen Arbeitnehmer von Subunternehmen ausleihen, kaufen sie mit Werksverträgen eine bestimmte Leistung ein. Bezahlt wird ein Werk, also etwa die Kantinenbewirtung oder die Reinigung der Büroräume. Der Auftraggeber verbucht Werkverträge deshalb nicht als Personalkosten, sondern als Sachausgaben wie den Firmenwagen oder den Hof oder die Werkzeugmaschine in der Halle. Und hier eben ist das Schlupfloch. Das Besondere an dieser Beschäftigungsart, die Leistungen werden komplett eigenständig erbracht. Kein Vorgesetzter des Auftraggebers hat den Arbeitnehmern etwas zu sagen. Kein Werkzeug des Auftraggebers darf benutzt werden und so weiter und so weiter. Damit ist also jede Kontrolle und jede arbeitsrechtliche Bestimmung untergraben und unterlaufen. Also das war das Beispiel aus Deutschland, ja. Aber das ist halt eben dieser Generalangriff auf die arbeitende Bevölkerung, der überall stattfindet. Vorher haben wir ja schon das angesprochen in Bezug auf Spanien mit Rajoy, der also schon von vornherein mit einem Generalstreik rechnet als Antwort darauf. In Italien genau das Gleiche. Ja. Da ist jetzt dieser Mario Monti dran, dieser Berlusconi-Nachfolger, früher Goldman Sachs und ein Technokrat. Ne? Jetzt hat er doch vor ein paar Tagen bei einer Fernsehdebatte, sagt er dann, die jungen Leute, die sollen sich die Idee aus dem Kopf schlagen, jemals wieder einen festen Arbeitsplatz zu haben. Ne? Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und dann hat er noch die Frechheit, das als positiv hinzustellen und sagt dann so locker, flockig, ne, es sei doch langweilig, ein ganzes Leben lang immer die gleiche Arbeit zu haben. Das sagt er in Italien, wo nicht wie hier in Spanien die Hälfte der jungen Leute ohne Arbeit ist, aber immerhin 33%. Ja, da, wo ich das gehört habe, da hatte ich so ein Déjà-vu. Erlebnis, ne? Also diese gleiche Schnotterigkeit und Unverschämtheit, da ich selber mal erlebt und gehört, im Europabetriebsrat mit der Leitung vom Goethe-Institut in München, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Und da hatten wir das eben auch kritisiert. Diese Politik des Goethe-Instituts, die damals schon praktiziert wurde, ne? Outsourcen, nur noch sogenannte Projekte durchführen, die immer zeitlich beschränkt sind, verstärkter Einsatz von Praktikanten, diese modernen Sklaven, die umsonst arbeiten und höchstens mal an der Cafeteria einen Kaffee spendiert kriegen, ne? Also keine festen Stellen mehr. Ne? Und dann geht doch dieser Schnösel, der Generalsekretär vom Goethe-Institut, ein gewisser Herr Knopp, her und sagt so leicht hin, ach, wissen Sie, die jungen Leute, die wollen das doch heute gar nicht mehr, also einen festen Arbeitsvertrag. Ich weiß es von meinem Sohn, der ist 25 Jahre alt. Ne? Auf dieser Ebene versuchen die uns zu verarschen. Und das sagt der Spitzenverdiener vom Goethe-Institut weltweit. Ja? Hat er so ein Söhnchen, der locker flockig überall dort mal hinhüpft und dort mal hinhüpft. Und dann sagt er uns, den Vertretern der Arbeitnehmer, die jungen Leute, die wollen das doch gar nicht mehr. Und hast du ihm die Kaffeetasse aufs Knie gehauen, oder was? Nee, aber ein Kollege von mir, der hat dann gesagt, das sei eine faschistoide Äußerung. Hm. Und dann war er ungeheuer beleidigt. Ja. Ja, die verstehen das noch nicht mal. Gut, Dummheit, Gier und Ignoranz. Übrigens, vielleicht sollten wir bald mal vom Goethe-Institut hier in Barcelona mal wieder jemand einladen, damit er uns so hautnah berichtet, auf dem Laufenden, wie es hier aussieht. Ja. Kommen wir zum Thema Ausland. Das NATO-Regime in Libyen steht unter dem Verdacht zu foltern. Es gibt im Spiegel ein Interview mit Herrn Christopher Stokes, der ist 45 Jahre alt und Geschäftsführer der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Der spricht über die Folter der neuen NATO-Machthaber in Libyen. Ihre Organisation, so fragt der Spiegel, hat die Arbeit in Misurata eingestellt. Warum? Antwort Stokes: Weil wir missbraucht wurden. Unsere Aufgabe war die medizinische Betreuung von Gefangenen. Stattdessen wurden uns immer wieder Gefolterte gebracht, die wir nur behandeln sollten, damit sie danach weiter gefoltert werden können. Es handelt sich um 115 Libyer und Schwarzafrikaner, denen vorgeworfen wird, auf Seiten Gaddafis gekämpft zu haben. Spiegel: Wie wurden die Gefangenen gefoltert? Stokes: Wir haben Knochenbrüche als Folge von Schlägen sowie Spuren von Elektroschocks festgestellt. Spiegel: Was sagen die Verantwortlichen der Stadt Misurata dazu? Stokes: Wir haben den Militär- und Stadtrat offiziell informiert, nachdem Anfang Januar 13 von 14 Gefolterten nach unserer Behandlung trotz dringender Aufforderung nicht ins Krankenhaus kamen, sondern zurück ins Foltergefängnis. Mehrere Verantwortliche haben gar nicht geantwortet. Einer sagte: So etwas ist in Abu Ghraib geschehen, das kann hier nicht passieren. Anstatt die Misshandlungen einzustellen, wurden uns neue Folteropfer gebracht. Da haben wir gesagt: Schluss, es reicht. Ist Libyen auf dem Weg in die Vergangenheit, fragt der Spiegel scheinheilig. Stokes: Nein, so ist es auch nicht. Wir sind genau im Bilde über die Misshandlungen, eben weil wir ungehindert Zugang zu den Gefangenen bekommen. Dann gibt es ein Zitat von François Hollande. François Hollande, der ist 57 Jahre alt und Präsidentschaftskandidat, ewiger Präsidentschaftskandidat. Dieser Name geistert schon seit Jahrzehnten, ich glaube die letzten 20 Jahre, durch die Medien, der französischen Sozialisten. Der sagte in einer TV-Debatte am vergangenen Donnerstag: Im Fall einer Wahl, im Fall seiner Wahl, will Hollande die Einigung vom Dezember-EU-Gipfel in Brüssel neu verhandeln. Zitat: Eurobonds hinzufügen und den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963 durch ein neues Abkommen ersetzen. Denn Frankreich hat sich Deutschland unterworfen. Dann müssen wir uns auf einen neuen Krieg gefasst machen. Es geht um die Straße von Hormus. Der Flottenaufmarsch an der Meerenge von Hormus ist beispiellos. Seit dem Feldzug gegen Saddam Hussein hat es im Persischen Golf keine derartige Zusammenballung und keinen derartigen Flottenaufmarsch gegeben. Ist das nun alles nur Schauspielerei und Bluff oder Vorzeichen eines vierten Golfkriegs? Zwei weitere Flugzeugträger, die Carl Vinson und die John S. Stennis, kreuzen im Golf von Oman und im Arabischen Meer. Iran hat Ende Dezember eines der aufwendigsten Seemanöver seiner jüngsten Geschichte abgehalten, mit 9 Marschflugkörpern und Minenlegern. Die Übung solle, so der Militärsprecher Admiral Mohammed Mousavi, die Marine darauf vorbereiten, dem Feind in einer Kriegssituation entgegenzutreten. Mit den raketengespickten Küsten Irans, den Schnellbootflottillen der Revolutionswächter, ihren U-Boot-Bunkern, baut sich derzeit an der Straße von Hormus eine Konzentration militärischer Macht auf, in der jeder Zwischenfall das Risiko eines neuen Kriegs im Golf in sich birgt. Ja, man darf gespannt sein, was da jetzt abgeht in nächster Zeit. Ja. Israel hat ja so eine Lust, loszuschlagen und Iran zu bombardieren. Nur würden sie das eben gerne nicht an den Amerikanern vorbei machen. Und es existiert im Moment ein unheimlicher Druck von Staat Israel gegenüber der Obama-Regierung. Ne? Vor kurzem haben wir ja schon mal gesagt, dass angeblich Obama Israel gegenüber unfreundlich gesonnen sei. Und es kann gibt ja auch Mordaufrufe gegen Obama. Ja. Von Zionisten in den USA, die wollen den Mossad anstiften, Obama abzuknallen, zu beseitigen. Und Obama, der eben im Moment noch nicht so richtig will, ja, es könnte also gut sein, dass er dann auch, wie alle amerikanischen Präsidenten, dann endlich seinen Krieg kriegt. Friedensnobelpreis hat er ja schon bekommen. Und ist natürlich eine höchst gefährliche Geschichte da. Ja? Nahosten könnte man sagen, das ja, liegt ja weit ab vom Schuss, aber USA hat ja praktisch keine Wirtschaftsbeziehungen im Iran, aber Europa, ja. Und jetzt auch auf Druck von Seiten der USA hat die Europäische Union Sanktionen beschlossen. Die Einzelheiten stehen noch nicht so fest, die werden jetzt ausgearbeitet. Aber es ist klar, Ölboykott, ne? Man darf kein Öl mehr kaufen in Zukunft im Iran. Lieferembargo, man darf nichts mehr oder nur noch ganz wenige Sachen liefern in den Iran. Und auf diese Art und Weise soll der Iran eben ökonomisch und finanziell in die Knie gezwungen werden. Aber das ist eben eine sehr zweischneidige Waffe. Ne? Also einmal müssen die europäischen Firmen dann das Öl teurer woanders her beziehen. Und zum Beispiel Griechenland, Italien, Spanien hauptsächlich, die beziehen alleine schon 14% des Ölbedarfs aus dem Iran, und das nur, wenn man die langfristigen Verträge kalkuliert. Ne? Also die kurzfristigen Verträge, wo man sich dann das Öl über die Zwischenhändler beschafft, bis zu 60% kommen da aus dem Iran. Und das hat natürlich jetzt in Situationen, wo wir wieder gerade anfangen mit einer neuen Rezession, gerade noch gefehlt. Ne? Und dann auch europäische Firmen können keine Maschinen mehr exportieren in den Oran, die Banken. Iran, du hast Oran gesagt. Oran, nee, das ist woanders. Iran natürlich. Früher Persien. Ne? Die Banken, die Finanztransaktionen mit den Banken, mit dem Iran werden erschwert. Tendenziell ziehen sich die Banken zurück, weil sie Angst haben, Sanktionen zu bekommen, wenn sie da Geschäfte machen. Also der Handel wird gegen Null tendieren. Und was dann auch Lieferungen vermutlich betreffen wird, wenn das nicht mehr finanziert werden kann, Nahrungsmittel und Medikamente, die eigentlich theoretisch ausgeschlossen sind vom Boykott. Ja, also sehr interessante Geschichte. Schön und gut, es wiederholt sich die Geschichte. Was mit dem Irak passierte, wird nun mit dem Iran nochmal nachexerziert. Es wird dieselbe Leier abgezogen, dasselbe Spiel noch einmal. Hoffen wir, dass es nicht zu einem neuen Krieg kommt, weil die Leidenden werden wahrscheinlich nur, und ich sage nur, die einfachen Menschen sein. Das Volk wird abgeknallt mit neuen Luftschlägen. Die sogenannten Kollateralschäden haben ja im Irak Zehntausende oder sogar Hunderttausende Zivilisten das Leben gekostet. Das Land ist zerstört, die Infrastruktur ist zerstört. Jetzt ziehen die Amis so nach und nach ab. Die Ölquellen sind gesichert. Werfen wir noch einen Blick auf die Presse. Der Spiegel kommt auf der Homepage ganz groß raus mit einer großen Schlagzeile vor der UNO-Sondersitzung zu Syrien. Assad-Armee tötet hunderte Zivilisten. Da wird ordentlich Dampf gemacht gegen das Assad-Regime. Dann WikiLeaks-Veröffentlichungen. US stellen Manning vor Kriegsgericht. Ihm wird der größte Geheimnisverrat in der Geschichte der USA vorgeworfen. Dafür muss sich Bradley Manning jetzt vor einem Militärgericht verantworten. Dem mutmaßlichen WikiLeaks-Informanten droht eine lebenslange Haftstrafe. Dann Umschuldung in Griechenland. Hatten wir vorhin etwas zu gesagt. Piraten ohne Programm und Personal bei den Landtagswahlen im Saarland. Für die Piraten kommen die Landtagswahlen im kleinen Saarland zur Unzeit. Die Partei ist denkbar schlecht vorbereitet. Sieg in Nürnberg. Dortmund kämpft sich an die Tabellenspitze. Borussia Dortmund hat im Titelkampf vorgelegt. Zum Auftakt des 20. Spieltags besiegte das Team von Trainer Jürgen Klopp den 1. FC Nürnberg. Durch den Erfolg klettert der BVB an die Tabellenspitze, zumindest vorübergehend, bis Bayern München morgen spielen wird. Dann ein Bericht über die deutsche Showlegende Zander. Zander, das war so geil. Er kam als Kurt und schockierte als Nick Nack Man. Während andere mit Schlagern Erfolge feierten, mischte Frank Zander die Musikszene mit schrägen Nummern wie O Susie auf. Zu seinem 70. Geburtstag spricht er über verflixte Shows, verbotene Songs und warum er gerade an einem Grabstein bastelt. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Homepage der Taz. Ich gebe ein www.taz.de. Ich drücke und was sehen wir? Die Seite der Taz. Umweltbelastung durch Lautstärke ist die große Schlagzeile, der große Aufmacher der Taz. Man sieht einen Nachthimmel mit einem Mond, ein Flugzeug rauscht durch. Der weiße Kondensstreifen, sehr klar zu erkennen. Und da heißt es, Lärm lockt stille Krankheiten. Mehr Autos, mehr Flugzeuge, mehr Krach. Verkehrslärm schadet der Gesundheit. Wichtig ist nicht nur die Lautstärke, sondern auch wer den Lärm verursacht. Dann gibt es sehr viel Berichte und Kommentare zum Thema Fluglärm. Dann Drachme können Griechen ruinieren. Der Ruf, Griechenland solle die Währungsunion verlassen, wird lauter. Doch dann drohen Banken und Firmen Pleiten und eine Hyperinflation. So die Taz. Streit der Woche zum Schmerzensmann, die in Limettenbier weinen. Die Profiboxerin Susiana Kentikain sieht blutleere Gestalten. Der Men's Health-Autor Jens Klaassen warnt vor einer Wunschinflation. Ist der neue Mann ein Weichei? Da sieht man die Bodybuilding-Männer aufgeblasen mit irgendwelchen Glenbuteron-Muskeln bepackt. Dann Bau der Hamburger Philharmonie, Disharmonie an der Elbe, verzögert, verspätet, verplant. Bis jetzt ist die unfertige Elbphilharmonie nicht mehr als ein Symbol für Missmanagement. Die Kosten haben sich vervierfacht. Noch etwas Interessantes, Fritz Kuhn will Chef bleiben, Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Der Grünen-Politiker Fritz Kuhn, ist das ein Bruder von dir, Werner? Fritz Kuhn, ist das dein Bruder Fritz? Mein Vetter ist das. Dein Vetter? Ja, der Grünen-Politiker Fritz Kuhn will in Stuttgart Oberbürgermeister werden. In der Hochburg der Grünen sehen die Chancen für die Partei gut aus. Das schreibt die Taz. Du kannst dir jetzt eine Zeitung wünschen, Werner, Wunschzeitung der Woche. Welche Zeitung möchtest du haben? Im Prinzip ist mir das egal. Willst du die Bild nochmal haben? Ich würde gerne noch wissen, wie es unserem immer noch Bundespräsidenten Wulff geht. Ne? Der, ja, dem geht's nicht gut. Das kann ich dir direkt sagen. Gibt's wieder was Neues? Ja, da müsste ich jetzt ein bisschen länger suchen. Da ist jetzt irgendwas mit dem Auto, was noch dazugekommen ist zu diesem halben Millionen Kredit von seinem Unternehmerfreund. Aber das habe ich dann nicht mehr so genau verfolgt. Aber da muss er wohl irgendwie dringend ein neues Auto haben. Und ja, gucken wir mal. Ich guck mal hier auf die Bild-Zeitung, okay? Vielleicht steht da Pfui Wulff so nicht oder irgendwas. Oder Wulff, davon aber die Finger lassen. Da haben wir als Schlagzeile Dirigent von Drogenmafia entführt. Oh, jetzt springt mir hier eine riesige Reklame auf die Seite, die ich gerade lese. Das ist natürlich eine Schweinerei. Und verdeckt mir alle Schlagzeilen. Dann haben wir ein Bild von dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad. Der sieht aus wie ein Schurke. Der Schurke aus dem Schurkenstaat. Und da steht, plant Israel Schlag gegen Atomanlagen. Nahostkrieg droht, so scheinheilig lobt China die Kanzlerin. Und Krawall in Ägypten, blutiger Freitag, Tote und Verletzte in Kairo. Dann Hacker schlagen zu, Anonymous stellen FBI-Gespräch ins Netz. Anonymous hat den Mitschnitt einer Telefonkonferenz zwischen FBI und Scotland Yard ins Internet gestellt. Das ist natürlich interessant, vielleicht hören wir da gleich mal rein. Wie gesagt, Frank Zander wird 70. 70 ist eine böse Zahl, sagt er. Dann steht nach Totalabsturz, Bruce Willis will Demi Moore retten. Ein Foto der wunderschönen Demi Moore. Leider hat sie sich auch ein bisschen zu sehr operiert, aber das ist Geschmackssache. Dann, was gibt's noch? Dann haben wir hier nackte Mädchen, also halbnackte Mädels. Da ist die Bild immer ganz groß. Dann haben wir Mexikaner als Autositz in die USA geschleust. Menschenhändlerring zerschlagen. Da werden Mexikaner als Autositze verkleidet und in die USA geschleust. Das heißt, die Autos haben keine Sitze, sondern als Autositz verkleidete Mexikaner. Auch interessant. Hier ist ein Foto abgebildet und da sieht man einen Mann, der wirklich so platt da sitzt. Da kann man sich draufsetzen und den findet garantiert niemand. Gut, jo. Ich würde sagen, damit beenden wir unseren Katastrophen- und vermischten Nachrichtenblock. Es sei denn, du hast noch eine ganz dringende Zeitung. Wir hatten also heute Spiegel, Taz und Bild. Nee. Eine kannst du dir noch wünschen. Junge Welt oder was? Oder Hamburger Abendblatt oder den Tagesspiegel. Den Weiblinger Kreisboden oder so. Gibt's den? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann war's das, meine Damen und Herren, Niemandsland. Musik. Gucken wir mal, ob wir etwas, ja, ich würde sagen, hören wir mal etwas mehr so ins Jazzige hineinspielende. Frau Lisa Bassange, die könnte jetzt doch für die letzte halbe Stunde im Niemandsland eine etwas entspanntere Atmosphäre schaffen nach diesem internationalen Nachrichtengeschrei. Thank you. täglich machten, sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen. Hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Sie hören Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Eine Sendung nicht nur und nicht immer in deutscher Sprache. Jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr. Direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt einen Film in den deutschen Kinos, der heißt Die Kriegerin, ein Drama, und es geht um das Thema Neonazis bzw. Neonazi-Braut. Der Film heißt Die Kriegerin und dazu heißt es auf der Homepage von der Deutschen Welle: So erschreckend aktuell kann Kino sein. Das Drama Kriegerin erzählt von einer nationalen Aktivistin in Ostdeutschland, die ihre rechtsextreme Gesinnung ungehindert ausleben kann. Newcomerin Alina Levshin spielt diese Rolle einfach mitreißend. Hören wir einmal den Regisseur. Das ist Herr David Venent. Der spricht über die Motive, einen Film bzw. diesen Film Kriegerin zu drehen. Hören wir mal rein in das Audio. Was ich sehr wohltuend an Ihrem Film fand, ist, dass er relativ undogmatisch daherkommt und einfach gewisse Dinge abbildet, dass er uns nicht alles erklärt, dass wir nicht bei jeder Biografie erfahren, warum sind die so geworden, warum nicht, dass der Zuschauer da wirklich auch mitdenken kann. Wie waren das jetzt so bei den Förderern, bei den Produzenten? Sind die da ihrer Vision immer gefolgt und hat der Film auch sofort einen deutschen Verleih gefunden oder hat es eine Weile gedauert, bis sich da auch jemand getraut hat, den Film so wie er ist in Verleih zu nehmen? Dadurch, dass es jetzt ein kleines Fernsehspiel ist und Debütfilm, hatten, denke ich, noch andere Möglichkeiten einfach so. Und es ist letztendlich für die auch dann nicht um so viel Geld geht und so weiter. Das eröffnet einem natürlich noch Freiräume. Und insgesamt auch mit dem Redakteur zum Beispiel war das auch so, dass unsere Grundverabredung von Anfang an war, einen Film zu machen, der nicht so vordergründig pädagogisch ist. So. Verleih war trotzdem nicht so einfach, aber das sieht gar nicht darum, wie der Film gemacht ist, sondern weil da einfach nur Überzeugung ist, so, ach, das Thema an sich zieht keinen in die Kinos. Plus, es ist eben noch ein kleiner Film ohne Starbesetzung und so weiter. Also das macht natürlich sowas für einen Verleih dann irgendwie ein bisschen schwieriger einfach so. Warum haben Sie sich dem Thema Rechtsradikalismus von der Frauenseite aus genähert? Da ich auch so Filme wie All Warning kannte und da immer schon so fasziniert war von den Frauenfiguren, war auch ziemlich schnell dieser Aspekt besonders interessant, weil es eben auch keinen Film gab, der die jetzt so in den Fokus gestellt hatte. Und dann bin ich auch durch weitere Scheiße drauf gekommen, dass es eben auch tatsächlich immer mehr Frauen in dieser Szene gibt, die auch immer aktiver auch mitmachen auf den verschiedensten Ebenen, von den Funktionärinnen bis hin zu eben in so Kameradschaften, die eben eher so auch gewalttätig mitgehen und mitmachen und so weiter. Und das fand ich schon sehr spannend, weil die auch so mit offensichtlichen Widersprüchen leben. Weil die ja in der Ideologie leben, die der Frau eigentlich kaum irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten zugesteht. Sondern da hat man nur den Platz am Herd oder nur den Platz als Mutter, aber eben nicht so eine aktive Rolle, wie die offensichtlich aber trotzdem gelebt haben. Also die ja auch irgendwie so ein bisschen was Rebellisches da hatten. Sie haben dann, glaube ich, sehr viele junge Frauen auch interviewt, auch richtig gefilmt, die in dieser Neonazi-Szene sind. Was waren da so für Sie die überraschendsten Erkenntnisse? Wir haben sehr viel Recherche betrieben, aber tatsächlich Gespräche zustande gekommen sind, 6 Stück sozusagen. So, also die waren halt sehr intensiv, mit teilweise stundenlangen Interviews. Die waren auch sehr unterschiedlich, aber es gibt eben auch viele Gemeinsamkeiten, die hatten. Eine Sache, die ich vorhin überhaupt gar nicht dachte, war, dass diese direkte Kriegsgeneration der Großväter und Urgroßväter immer noch so eine große Rolle spielt. Tatsächlich kam das immer wieder zum Vorschein in diesen Gesprächen. Also die eine zum Beispiel hat erzählt, mit den Eltern gab es immer Konflikte und Streit und die haben auch immer viel gearbeitet, beide Eltern. Aber zu dem Urgroßvater hat sie ein ganz herziges Verhältnis. Demgegenüber konnte sie immer ehrlich sein und so. Und der hat ihr auch immer alles erzählt. Und wenn dieser Großvater oder Urgroßvater ihr jetzt sagt, so pass mal auf, ich war in Kriegsgefangenschaft, ich war im Dritten Reich, habe DDR erlebt, das war alles Käse, nur das Dritte Reich, das war wirklich gut. Und Holocaust glaubt ja nicht alles, was die erzählen, das war alles gar nicht so schlimm, das war alles viel besser damals. Dann würde ich lieber ihm glauben, als dem glauben, was ich in der Schule höre. Dass der Film in Ostdeutschland spielt, ist klar nach all den Recherchen, die Sie gemacht haben. Aber im Film ist es jetzt vielleicht nicht so direkt ersichtlich. Woran liegt das? Das liegt vielleicht daran, dass sie auch vermeiden wollte, dass man jetzt so einen festen Ort wiedererkennt. Deswegen wollte ich vermeiden, dass man das jetzt an einer bestimmten Stadt festmachen kann. So. Und ich bin aber davon ausgegangen, dass man insgesamt von der Landschaft her, von den Gesprächen, das schon mitbekommen mit dem Osten. So. Und dann dachte ich, es ist jetzt nicht nötig, irgendwo eine Einblendung zu haben, Ostdeutschland 2010 oder so. Diese Aktualität, die das Thema Rechtsradikalismus, Neonazismus jetzt bekommen hat durch die Medien und plötzlich haben es ja alle aufgegriffen, haben Sie indirekt dadurch profitiert, in Anführungszeichen, dass man Ihren Film offener gegenübersteht und Ihren Film vielleicht auch wohlwollender wahrnimmt als vorher? Das mit dem Wohlwollen kann ich nicht beantworten. Ob es im Film jetzt an den Kinokassen profitiert, kann man auch nicht sagen, weil es kann auch genauso gut sein, dass im Januar die Leute so genug dann von dem Thema schon auf einmal wieder haben, dass da keiner in diesen Film reingehen will. Aber definitiv ist es so, das berät halt die Agentur, die ja natürlich die Pressekontakte organisieren, die sagen natürlich schon, dass die jetzt auf offenere Türen stoßen und dass dann Redaktionen, die vorher gesagt haben, also da brauchen wir nicht das Thema, die natürlich jetzt schon eher sagen, nee, ach, da müssen wir doch was drüber machen. Insofern sind jetzt die Türen ein bisschen geöffneter für uns auf jeden Fall. Das war ein Interview mit David Venent über den Film Die Kriegerin, eine Geschichte aus dem Osten Deutschlands über eine Neonazi-Frau. Ja, also ich finde es interessant, dieser eine Punkt, der da angesprochen wird, ne, dass die Frauen da in dieser Nazi-Szene mit diesem Widerspruch leben, ja, dass sie auf der einen Seite sich da voll damit identifizieren und auf der anderen Seite sagt er den Frauen aber genau innerhalb dieser Ideologie keine Entwicklungsmöglichkeiten zugestanden werden. Und das aber auch jetzt wieder der Berührungspunkt zu unserer politischen, offiziellen Rechten. Ja? Denken wir nur an die Kirche. Da war doch dieses Beispiel von diesem Bischof da, erinnerst du dich? Natürlich. Wo er gesagt hat, wie war das nochmal? Frauen können schon aus dem Grunde nicht in der Kirche predigen oder Priesterinnen werden, weil das wieder die Natur ist, genauso wie er als Bischof keine Kinder gebären kann. Ja, eine umwerfende Logik. Das ist wirklich die Logik eines Elfjährigen, nein, eines Achtjährigen. Ein Achtjähriger könnte so eine Logik entfalten. Ja, oder anderes Beispiel eben, die neue PP-Regierung jetzt hier, eine der ersten Maßnahmen, die sie jetzt durchführen, ist wieder das Abtreibungsgesetz zu revidieren, zurückzugehen, 25 Jahre zurück in der Geschichte. Und auch da, ne, wird eben den Frauen keine Entwicklungsmöglichkeit zugestanden. Sie werden limitiert und eben bevormundet. Und jetzt wird es wieder losgehen, dass eben immer mehr Frauen wieder heimlich abtreiben bei irgendwelchen Kurpfuschern oder dass sie wieder ins Ausland fahren müssen zum Abtreiben. Ne? Das ist halt die Rechte. Frauen richten sich auch, viele Frauen zumindest, richten sich auch nach dem Bild des starken, aggressiven Mannes. Und die Neonazis treten ja als starker, aggressiver Macho auf, mit Tätowierungen und Muskeln und reinhauen, sich durchsetzen und erzeugen dann so eine Art Schutz, sagen wir mal, Klima für Frauen, die sich selber als schwach empfinden, bis sie dann auch als Kameradinnen akzeptiert werden. Dann gibt es noch diese Kameradinnenbraut, das Kameradinnenmädel. Wenn man Experten glauben kann, dann hat es bei Überfällen und Angriffen von Rechtsextremen auch zahlreiche junge Frauen gegeben in den letzten Jahren. Nach Recherchen, unter anderem auch des Regisseurs, liegt der weibliche Anteil an extrem rechten Straf- und Gewalttaten bei bis zu 10%. Er sei also angestiegen, dieser Anteil. Wenn man also den Statistiken glauben darf, ist das doch enorm, dass so viele junge Frauen sich hergeben für so eine dreckige Freizeitbeschäftigung oder wie man das auch immer nennen will. Ich erzähle mal kurz etwas zur Geschichte dieses Films, was da passiert, und dann hören wir uns vielleicht noch den Trailer an. Marissa, ein interessanter Name für eine Ostdeutsche, gespielt von Alina Levchin, die jobbt im Edeka-Laden ihrer alleinerziehenden Mutter mit Tattoos in germanischer Fraktur und der obligatorischen Feathercut-Frisur, weist sie sich offensichtlich als Skin-Girl aus. Als zwei junge Afghanen aus einem nahegelegenen Asylbewerberheim an ihrer Kasse stehen, ist ihr lapidarer Kommentar: "Sowas bediene ich nicht." Werden wir gleich im Trailer hören. Marissas Nazi-Freund ist im Knast. Mit der Mutter liegt sie in ständigem Streit. Ihr einziger Vertrauter ist ihr todkranker Großvater, ein ehemaliger Lanzer, der Marissa, dieses Operkind, schon als Kind zu seiner kleinen Kriegerin abgerichtet hat. Dementsprechend reagiert sie, als ihre Clique am Badesee mit den Afghanen aneinander gerät. Mit ihrem Auto, das unter dröhnendem Nazi-Punk zum Kampf gefährt wird, kickt sie die beiden Mofa-Fahrer von der Fahrbahn. Weil sie den einen für tot hält, glaubt sie an seinen Bruder Rasul, etwas gut machen zu müssen. Sie versorgt den Jungen mit Lebensmitteln und gewährt ihm schließlich sogar Obdach. Der Film zeigt einen inneren Lösungsprozess. Parallel zeigt er mit der voranschreitenden Verstrickung der 15-jährigen Svenja, gespielt von Jella Haase, in der Neonazi-Clique, welche Attraktivität die rechte Szene für Heranwachsende gewinnen kann. Leuten, denen dein Land einfach scheißegal ist. Bei mir ist es nicht egal. Ich liebe mein Land. Hast du was ausgefressen? So schlimm kann das gar nicht gewesen sein. Aber man muss für alles bezahlen. Meine Kriegerin. Hey, verpiss dich. Unterricht, Nummer 1. Zwei beste Zeugnisse aus der ganzen Klasse. Ja, das nächste Mal besser. Willst du immer noch mitmachen? Ja! Am Ende wird sich die Kriegerin gegen die Clique stellen. Dass sie dies glaubhaft und für den Zuschauer absolut faszinierend macht, ist vor allem ihrer Darstellerin zu verdanken, so urteilt die Kritik. Die aus Odessa stammende, in Berlin lebende Schauspielerin Alina Levchin bringt Wucht und Wut auf die Leinwand. Bei den Attacken auf Fahrgäste im Vorortzug, beim Streit mit der Mutter, Sex mit dem Freund und schließlich als Rasuls Fluchthelferin. 2 Jahre lang hat Regisseur David Venant für sein Drehbuch im Milieu recherchiert. Er hat Interviews, wie vorhin selber gesagt, mit rechtsextremen Jugendlichen geführt, sie im Alltag und zu ihren Aufmärschen begleitet. Vieles von dem, über das sich der erstaunte Zeitungsleser in diesen Wochen fassungslos die Augen reibt, ist in seinem Film auf der Leinwand zu sehen. Man hätte also dem Verfassungsschutz empfehlen können, diese junge Frau einmal beziehungsweise den Regisseur zu begleiten und sich anzugucken, mit was für einem Gewaltpotenzial sie es da eigentlich zu tun haben. Die Kriegerin, ein Drama in deutscher Sprache, ein deutscher Film, aktuell zur Situation in den ostneuen Bundesländern. Anderen Film, den man hier sich angucken kann, und zwar Eintritt frei, das ist sowieso das Wichtigste. Der Titel Absurdistan von Veit Helmer, Entschuldigung, und zwar am nächsten Donnerstag, 9. Februar, zweimal. Einmal um 5 Uhr und noch einmal um 7.30 Uhr am Nachmittag. Im Ateneo Barcelonés. Absurdistan, ich lese vor, wie der angekündigt ist. Ein vom Rest der Welt abgeschnittenes Dorf irgendwo zwischen Europa und Asien, Vergangenheit und Gegenwart. Aya und Demelko sind seit ihrer Kindheit füreinander bestimmt. Jetzt nähert sich endlich ihre erste Liebesnacht, die laut Tradition mit einem Bad beginnt. Doch kurz zuvor versiegt der Brunnen. Absurdistan von Veit Helmer überschreitet die Grenze der Realität. Mit skurriler Komik, Elementen aus Märchen und Magie entwirft er eine eigene traumhafte, surreale und poetische Welt. Am nächsten Donnerstag, sowohl um 17 Uhr als auch um 19.30 Uhr im Ateneo Barcelonés, russisch, auf russisch, aber mit spanischen Untertiteln, Eintritt frei. Ich kenne den Film, ich habe den Film gesehen. Im Goethe-Institut ist das DVD, beziehungsweise die DVD. Ich hatte ihn mir einmal letztes Jahr geliehen, habe ihn mir angesehen und sage erstmal nichts. Die Zuschauer sollen ihn sich ansehen und sollen dann selber urteilen. Wenn ich jetzt ein Werturteil oder ein Urteil abgebe, könnte das vielleicht den einen oder anderen beeinflussen. Ja, also Absurdistan, der Film im Ateneo ist Ateneo Barcelonés ist gratis. Wer Geld ausgeben will, der kann das auch machen, aber nicht für Film, sondern im Theater Jure gibt es von Peter Hanke, ich lese auch vor, wie das angekündigt ist, Luis Pascual inszeniert einen Text von Peter Hanke aus dem Jahr 1973, in dem der Autor über die Mechanismen des Kapitalismus reflektiert. Titel: Die Unvernünftigen sterben aus. Puh, das wäre natürlich schön, ne? Ein bisschen provokativ vielleicht, ne? Leider ist es nicht so einfach, ne? Klingt wie ein Gedicht von Erich Fried. Ja, schön wär's, ja. Aber da wachsen natürlich immer wieder massenhaft neue Unvernünftige nach. Also jedenfalls, das ist der Titel von dem Stück aus dem Jahr 1973 über die Mechanismen des Kapitalismus. Die Uraufführung war 1974 in Zürich. Und was auch noch gesagt werden muss, leider sind die Eintrittspreise im Theater Jure 18 Euro, 27 Euro und 22 Euro, aber die Schüler des Goethe-Instituts Barcelona bekommen 50% Ermäßigung am 8. und 9., am 15. und 16., am 22. und 23. Februar. Insgesamt wird es gespielt bis inklusive Sonntag, 26. Februar. Wir müssen gleich raus, wir haben nur noch ein paar Minuten, aber ich möchte nicht versäumen, noch die große Contrabanda-Hip-Hop-Party anzukündigen. 21 Jahre Contrabanda, am kommenden Samstag, dem 11. Februar, gibt es das 21. Anniversary, den 21. Geburtstag von Contrabanda FM 91.4, eine Hip-Hop-Party. Und zwar gibt es die im CSO. Schaut einmal auf die Webseite, das ist im Poble Español. Das ist ein Veranstaltungsraum. Da gibt es die www.contrabanda.org. Da könnt ihr gucken, da gibt es die große Contrabanda-Hip-Hop-Party. Am kommenden Samstag, es geht los um 19.30 Uhr. Ja, tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche. Adeo, adios, sage ich allen Hörerinnen und Hörern. Ein wunderschönes Wochenende, zieht euch warm an und versucht, der Kältewelle zu entgehen. Nächste Woche wird diese Niemandsland-Sendung zweimal wiederholt, Donnerstag nachts und freitags nachmittags und auch schon wahrscheinlich Montag oder Dienstag im Podcast auf unserer Internetseite unter www.niemandsland.contrabanda.org. Yo, agur, haltet die Ohren steif. Tschüss! Völlig kalt und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals, da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle fummelt aus dem 50-60. Alles hohl und hohns gemein. Auf Skoda oder Fiorici verleg ich nicht mehr ein. Ich bleibe kühl, kein Gefühl. Fühle, ist nicht mehr normal.